wieder fliegen. Du lässt mich wieder fliegen wie ein Adler. Du lässt mich wieder fliegen wie ein Adler. Du lässt mich wieder fliegen wie ein Adler. Du lässt mich wieder fliegen, oh, wie ein Adler. Das ist wirklich ein Wort vom Herrn, dass er euch heute und dass er jedem Einzelnen sagt, dass er dich wieder fliegen lässt, wo du in der letzten Zeit wie auf der Erde warst und nicht im Himmel, wo dein Platz ist, weil er hat uns hochversetzt. Da sagt er, ich lasse dich wieder fliegen. Breite deine Flügel aus. Breite deine Flügel aus. Breite deine Flügel aus und flieg mit mir. Die Zeit des Fliegens ist gekommen. Die Zeit des Fliegens ist wieder gekommen. Und ich möchte mit meiner Braut fliegen, sagt er. Ich möchte mit meiner Braut fliegen. Und jetzt ist die Zeit, mit mir zu fliegen. Oh Herr, wir fliegen mit dir. Wir fliegen ganz neu auf mit dir. Mit Flügeln wie ein Adler. Unsere Augen sind auf dich gerichtet, Herr. Allein auf dich. Allein auf dich. Allein auf dich. Und wir fliegen. Das ist eine neue Leichtigkeit. Oh, da kommt eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit in dich. Wo es alles so schwer war. Das fällt ab. Das fällt jetzt ab. Das fällt jetzt ab. Das fällt jetzt ab. Und er sagt, flieg. Flieg mit einer neuen Leichtigkeit. Flieg mit mir. Oh, flieg mit mir. Sondern flieg. Bei mir sind die Antworten, sagt er. Nicht in deinem Hirn, nicht wenn du dir nochmal 100.000 Gedanken machst, sondern bei mir und in mir. Und ich habe meinen Leib bestimmt zu fliegen, nicht am Boden zu sitzen wie Hühner. Duft. ist ein Duft in der Luft von seiner Herrlichkeit, wo sich sein Leib auf ihn ausrichtet. Da kommt dieser Wohlgeruch, wo wir wegschauen von uns und auf ihn. Da kommt der Duft seiner Herrlichkeit. Freude. Da wird dein Herz mit Freude erfüllt. Oh, da kommt eine neue Freude. Eine neue Freude. Eine neue Freude. Eine neue Freude. Eine neue Freude. Eine neue Freude. Oh, an allem, was der Herr ist, was er uns geschenkt hat. Dem Vater gefallen, uns das Reich zu geben. Und sagt er, fürchte dich nicht. Es hat dem Vater gefallen, uns das Reich zu geben. Und alles, was darin ist. Danke, Herr, dass du uns das Reich gegeben hast. Dass wir es mitten hier, auf dieser Erde aufbauen. Der Erde, dafür bist du da, um sein Reich aufzubauen. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und um den Menschen den Vater vorzustellen. Ach, danke, Herr. Herr, wir danken dir so sehr. Für diese unendlich schöne Aufgabe, dich vorzustellen. Allen Menschen, so wie du es gemacht hast, Jesus. In alle Menschen in dein Reich zu ziehen. Dass Heilung kommt. Da kommt Heilung. Herr, ich danke dir auch gerade jetzt, dass Heilung kommt. Heilung kommt. Heilung in jedes Herz. Heilung in jedes Herz. In jedes Herz. Und ich hatte den Eindruck, es sind Menschen da und du hattest Panikattacken in der letzten Zeit. Panikattacken, Todesängste, Todesgedanken. Und der Herr sagt heute, das ist jetzt vorbei. Streck dich aus, wenn es dich betrifft. Streck dich aus, wenn es dich betrifft. Der Herr setzt dich jetzt frei von diesen Panikattacken, von diesen Todesgedanken. Im Namen Jesus, ich erkläre es für zerbrochen. Zerbrochen über dein Leben. Zerbrochen über dein Leben. Zerbrochen. Zerbrochen jede Panikattacke. Zerbrochen. In dem Namen Jesus, jeder Todesgedanke. Es ist eine Lüge des Feindes. Lüge des Feindes ist zerbrochen über dir. Im Namen Jesus, und ich rufe aus, Leben. Leben. Du sollst leben. Du sollst leben. Du sollst leben. Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Bei deinem Vater, bei unserem Vater, gibt es keinen Wechsel von Licht und Finsternis. Seine Liebe ist nicht heute da und morgen weg, sondern Gott ist für uns. Gott ist für uns. Er ist für uns. Dein Vater ist für dich. Dein Vater, er ist für dich. Dein Vater, er ist für uns. Er ist für uns. Er ist nicht gegen uns. Jetzt bade dich in seiner Liebe, Herr, wir baden uns in deiner Liebe und wir empfangen diese Geschenke, diese guten Gaben. Die Geige, sie prophezeit. Halleluja, ihr Lieben, sucht euch einen Platz. Nochmal herzlich willkommen zu unserer Herrlichkeits- und, nein, wie heißt es, Pfingst-Herrlichkeitskonferenz. Preist den Herrn. Wer von euch, mal ganz kurz vorab schon, wer von euch ist alles Pastor oder vollzeitlicher Leiter eines Dienstes und du bist noch nicht zu unserem Pastorentreffen mit Bobby Connor heute Mittag in der Mittagspause angemeldet? Okay, du bist Pastorin oder vollzeitliche Leiterin von einem Dienst? Okay, dann kannst du mit dabei sein, das ist hinten im Gebetsraum, da hinten ist auch noch jemand, herzlich willkommen, super, okay, da auch, okay. Also wie gesagt, nur vollzeitliche oder Pastoren genau, weil wir haben eine begrenzte Platzzahl, aber ihr, die euch das betrifft, einfach herzliche Einladung, im Anschluss hinten dabei zu sein. Okay, Halleluja. Und jetzt freuen wir uns ganz besonders heute Morgen, dass wir so einen kostbaren und wunderbaren Mann Gottes und Freund in unserer Mitte haben. Ich weiß nicht, wie lange es genau her ist, dass ich das erste Mal bei euch in Heidelberg auf einer Konferenz gepredigt habe, bestimmt 6, 7, 8 Jahre oder sowas, genau. Und seither sind wir einfach verbunden, auch im Geist. Und Pierrot war hier schon öfters in der Glory Life Schule auch und hat gedient. Und heute ist er zum ersten Mal bei einer Pfingstherrlichkeitskonferenz dabei, während er ja selber auch eine Konferenz hat in Heidelberg. Er macht Simultankonferenzen. Halleluja. Vielleicht ist ja ein zweiter Pierrot momentan noch in Heidelberg, kann ja auch sein. Es gibt ja Bilokationen oder so, ja. Aber wir sind ganz, ganz besonders dankbar und freuen uns, dass er hier in unserer Mitte ist. Es gibt nicht viele wirkliche, echte Propheten im deutschsprachigen Raum, aber Pierrot Fay ist definitiv einer und wir wollen ihn als solchen ehren und als solchen willkommen heißen. Gebt ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ich möchte jetzt euch zwei Bibelverse lesen für heute Morgen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Von Johannes. Es ist nicht meine Brille, aber jemand hat gesagt, die steht mir gut. Es macht mich jünger. Noch vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus. Ihr könnt es aber nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch führen oder leiten in alle Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird hören und er wird reden, das Kommende wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, er wird das verkündigen, was von mir kommt. Heute Morgen möchte ich noch über ein Wort sprechen. Der Heilige Geist ist unser Führer. Und er hat viele Art, Menschen zu führen. Und ich möchte ein bisschen von meinem Leben erzählen, weil das ohne Heilige Geist hätte ich nie können etwas machen. Ich erzähle ganz kurz den Kontext. Ich war ein Geschäftsmann. Ich habe viele Geschäfte in Frankreich gehabt und es ging schlecht und der Anwalt hat mir gesagt, es wird sehr schwierig und sie können sogar eventuell ins Gefängnis kommen. Ich rate euch, ins Ausland zu gehen. Und ich habe dann alles, was ich gehabt habe, verkauft und bin ins Ausland gegangen und bin nach Deutschland gegangen. Ich habe so die Wahl gehabt, Spanien oder Deutschland, und ich bin einfach nach Deutschland gegangen. Ich war ganz, ganz, ganz weit von Gott. Und mit den Sicherheiten habe ich hier wieder ein Geschäft angefangen. Und was ich nicht gewusst habe, dass Interpol mich gesucht hat, europaweit. Und sie haben mich gefangen in Deutschland und sie kamen ins Gefängnis. Und da hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Ich wollte ausbrechen. Ich war voller Hass, alles Mögliche. Wollte ausbrechen. Und dann habe ich meine Frau dieser Brief rausgeschickt, rausgeschmuggelt, dass ich ausbrechen will und dass sie das Auto an dieser Platz stellt und Geld reinmacht und ich werde ins Ausland gehen, falsche Papiere wiederholen und sie wird danach kommen, ein neues Leben anfangen. Und das war für sie so viel. Schon einmal geflüchtet mit Kind und alles und jetzt nochmal. Und dann hat sie sich erinnert, dass sie, weil sie Kind war, als 14-Jährige, hat sie sich mal bekehrt. Sie war krank, hat am Anfang von Tuberkulose gehabt oder Lungenkrankheit. Und dann ist sie auf Evangelisation gegangen, hat sich dort bekehrt und hat ihr Leben Jesus übergeben. Aber mit den Jahren vergisst man das. Und da, wie sie diesen Brief gesehen hat, dass ich ausbrechen will und mit uns fliehen will, mit allem drum und dran, fing sie an zu beten. Und dann hat sie halt gesagt, Herr Jesus, es gibt niemand auf der Welt, mit dem mein Mann reden kann. Wenn er eine Entscheidung genommen hat, kann man nichts machen. Du könntest. Ein paar Tage später war ich in meiner Zelle drin und es wird ganz hell und Jesus kommt rein. Und ich breche zusammen, ich falle auf mein Bett. Ich konnte nicht anschauen, weil es so hell war. Und in einer Sekunde habe ich gewusst etwas. Pierrot, du bist ein Betrüger, du bist ein Egoist. Du bist weit weg von Gott. Du bist ungerecht. Du bist ein Sünder. Ich wusste es. Und diese Schande, diese Sünde macht, hat mich so gedrückt. Und dann ist Jesus da und hat nur drei Worte gesagt. Pierrot, wenn du willst, ich vergib dir, ich heile dich und ich werde dich gebrauchen. Und ich sagte auf meine Gedanken, Jesus, weißt du, wer ich bin? Und ich spürte, dass er sagte, ja. Und dass du mich heilen kannst, das glaube ich. Dass du mir vergeben kannst, das weiß ich, das habe ich schon gelesen, das glaube ich. Aber dass du mich gebrauchen kannst, das kann man nicht vorstellen. Verstehst du, bist im Gefängnis, bist du Betrüger, du hast Prozesse auf, hast Geld, Schuld, alles Mögliche. Und dann kommt Jesus und sagt, ich möchte dich gebrauchen. Und ich hatte nichts, kein Charakterzug von einem Christ in mir drin. Nichts. Ich war recht radikal eingestellt, ich war alles Mögliche. Ich war Rassist und Gott diene, das ist das Letzte, was da war. Aber ich war ein Geschäftsmann, ich weiß nicht warum. Ich habe gesagt, ja. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe gesagt, ja. Und so hat mein Leben angefangen. Und dann habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Ich kann es euch kurz erzählen, wie das geschehen ist. Ich war noch 9 Monate in meiner Zelle, habe eine Bibel bekommen und das war meine Bibelschule. 9 Monate Gefängnis, ganz allein eine Bibel und der Heilige Geist. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und aha, aha. Dann ist im Neuen Testament und dann lese ich über Geistesgabe, über Zungenrede und diese Sache. Und irgendwo etwas, das würde ich gern sehen. Ich möchte gern irgendwo Leute treffen, die das auch haben. Und früher mal als Geschäftsmann in Frankreich habe ich in einer großen Pfingstgemeinde die Heizung installiert. Und da habe ich gewusst, die haben so etwas gehabt. Und dann weiß ich noch, komme ich vom Gefängnis raus. Und der andere, so 2 Tage später, habe ich meine Frau gesagt, wir brauchen eine Gemeinde. Und dann haben wir gewusst, da gibt es in Heidelberg eine kleine Pfingstgemeinde, da sind wir hingegangen, da stand ein Begrüßungsdienst draußen, wie es so ist, war eine kleine Gemeinde, vielleicht von 20 Leute, 25 Leute, und da war der Begrüßungsdienst, bin ich auf der Straße zu ihm gegangen und haben gesagt, glauben Sie an Zungenrede, glauben Sie an Geistesgabe, glauben Sie das und das, so direkt wie ein Geschäftsmann fragt, verstehst du? Und der war so ganz erschrocken, dass man so direkt fragt, und er sagte, ja, und ja. Ja, dann sage ich, da komme ich her. Und dann bin ich zum Pastor gegangen, relativ früh, und habe gesagt, hör zu, ich habe gelesen, dass mit Zungenreden, mit dieser Geistesgabe und so. Und ich sagte, ja, das gibt es, hat er gesagt. Das war so eine Pfingstgemeinde, wo einmal berührt war. Es gibt, ja. Und dann sagte er mir, aber in 3 Monaten kommt ein Missionar von Amerika rüber und der hat die Gabe, wenn er für die Leute betet, bekommen sie das. 3 Monate. Pfingstpastor, was war seine Antwort? Ich war nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Und dann ruft meine Schwägerin an von Frankreich. Die ist auch gläubig und hat gesagt, boah, in Straßburg in die Landeskirche kommt eine Missionarin, die heißt Gisela Lachson, vielleicht habt ihr schon was gehört, und die betet für Leute und sie werden geheilt und sie fangen an in Geistesgabe. Meine Frau genommen und sofort nach Straßburg gefahren am Abend, wollte das sehen. Und da war ich in dieser evangelischen Kirche drin und die Frau ist vorne und singt ein Lied und sie predigt. Und während der Predigt geht plötzlich ein ganz starker Wind über den Raum. Und ich gucke, das sind oben Fenster, die aufgegangen sind. Meine Schwägerin war auch dabei. Meine Frau. Und abends saßen wir zusammen. Und wir hatten alle 3 diese Wind gehört, drüber gehen. Und wir wurden diesen Abend alle 3 Geist getauft. In der Landeskirche. Und wisst ihr dann, was ein verrückter Geschäftsmann macht? Er denkt nicht wie ein Christ. Das ist kein Diplomat. Ich gehe meine Gemeinde zurück und die Hälfte von den 20, 25 Leute war Geist getauft und die anderen haben es probiert, schon jahrelang haben es nie bekommen. Dann habe ich alle Montagabend eingeladen bei mir zu Hause. Frisch gläubig, keine Ahnung von gar nichts, frisch Geist getauft. Und da waren Leute drunter, die waren schon 10, 15 Jahre, haben es probiert, hat nie geklappt. Wir haben gebetet, meine Frau und ich, und alle wurden Geist getauft. Der Mann kam vom Knast raus, geht in die Gemeinde, ein paar Wochen, und stellt schon zur Sache an. Ich wusste nicht, wie Gemeinde funktioniert. Und manchmal ist es gut so, glaube ich. Und dann habe ich diesen Heiligen Geist kennengelernt und hat Gott mich gerufen, ich möchte, dass du eine Gemeinde aufbaust, dass du eine Gemeinde anfängst. Eine Frage, möchtest du eine Gemeinde anfangen mit einem Mann, der noch 5 Jahre auf Bewährung offen hat, 2 Millionen Schulden hat und muss jeden Monat stempeln bei der Polizei? Möchtest du so einen Pastor haben? Aber ich war weiß, ich habe es den Leuten nicht gesagt. Und so haben wir Gemeinde angefangen, wir waren Hauskreis, waren 5 Leute, keine Ahnung von gar nichts. Ich mache es kurz, habe nur mit dem Heiligen Geist so meine Finger in die Steckdose reingemacht. Und im ersten Jahr haben sich 80 Leute taufen lassen und haben sich bekehrt. Die kamen, keine Ahnung von nichts, außer dem Heiligen Geist. Und ich habe gewusst, er führt. Und er macht, ich will mir noch ein paar Sachen sagen, die vielleicht wichtig sind. Was behindert uns, dass wir geführt werden vom Heiligen Geist? Es sind ein paar Sachen da, ist unser Verstand. Habt ihr auch? Ich habe auch noch ein bisschen. Und zwischen meinem Verstand und dem Heiligen Geist gibt es total verrückte Sachen. Und ich habe gelernt, wenn der Heilige Geist klar redet, Verstand abstellen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme auch an Heilungsgottesdienst, das war in Zinsheim, das ist so Zweitgemeinde. Gehe hinter rein, laufe hinter in die Gemeinde rein und der Herr sagt mir, in der vorletzten Reihe saß eine Frau, das erste Mal da, ich kenne sie nicht, sehr gut angezogen, eine feine Dame. Und der Herr sagt, ich schlage ihr auf die Rücke. Ich laufe vor, um zu predigen. Und dann mache ich nichts mehr, lauf weiter so. Ne? Ich habe gepredigt. Ich glaube, Dienstag im Büro ruft es an. Hallo, ich muss mit dem Pastor freisprechen. Sage ich, ja. Ich war Samstagabend das erste Mal da. Ich bin die Frau, wie ich es auf die Rücke geschlagen habe. Sie sprechen gerade mit dem Telefon, Badmochter, bis später wieder. Ich sage, Sie wissen Sie, ich will es Ihnen erzählen. Ich habe eine Trichterbrust, ganz tief drin. Und ich bin beim Arzt gewesen und er drückt aufs Herz und ich muss operiert werden. Und ich habe Termin gehabt am Montag im Krankenhaus für OB. Und wie sie mir auf die Rücke geschlagen haben, bin ich am Montag ins Krankenhaus. Es war nichts mehr da, es war krank. Ich habe 4 Kinder, 7 Enkel. Und ich bin froh, dass meine Kinder so der Heilige Geist kennengelernt haben. Und 2 von meinen Kindern haben Jugend eine Mission gemacht. Mein jüngster Sohn hat in Amerika die Bethel-Bibelschule gemacht. Und meine Tochter, die Lidi, die ist jetzt in der Schweiz, hat 4 Kinder, schon 4 Schweizer. Die sagen immer zu mir, Opi. Und wie sie die Bibelschule gemacht hat, ruft sie am Abend mir an. Das war Jugend eine Mission. Und Jugend eine Mission ist so ein Teil charismatischer, Teil antikarismatisch, ist so ein bisschen zwischendrin. Und dann war sie dort, Papa, ich muss dich mit dir reden. Sag ich, ja, was ist los, Kind? Das sagt sie, heute Morgen haben wir Zelt gehabt und Gottesdienst im Zelt drin und dann während Gottesdienst kommt eine Frau zu mir drin, hat so Unterleibsschmerzen, so ganz starke Unterleibsschmerzen, ob sie beten kann. Aber die hat schon von 2, 3 Leuten Gebet bekommen. Und meine Tochter sagt, ich hatte den Eindruck gehabt, Papa, ich soll nicht beten, soll nicht so ihren Bauch reinschreien. Dann habe ich die Frau gefragt, die sagt, ja, das kannst du. Und dann habe ich mich gebückt, habe meinen Mund an ihren Bauch gemacht und habe ganz laut reingeschrien. Und die Frau fiel sofort um und die Dämonen kamen raus. Sie ist aufgestanden, wurde sofort geheilt. Manchmal in einem Schrei drin ist eine Dosis Heiliger Geist drin, wisst ihr das? Wo Dämonen nicht ertragen. In Jericho sind die Mauer gefallen. Und da fragt sich Papa, kann das? Was werden die Leiter sagen dazu? Alles, was der Heilige Geist dir sagt, mach es. Mach es. Und da kann man als Papa stolz sein, wenn man sieht, dass seine Kinder das Prophetische geht und machen das. Es ist so etwas Wichtiges. Ich möchte auch mal so sprechen von beim Leben von Führung. Der Heilige Geist hat manchmal so Führung. Im Nachhinein denkt man, wow, das war fantastisch, das war sogar kompliziert, aber es ist wunderbar rausgegangen. Wir waren relativ frisch gläubig. Und meine Frau und ich haben so Prospekt bekommen von dieser Glaubenskonferenz in München. Das war so vor 35 Jahren, war da eine große Glaubenskonferenz. Wir haben uns angemeldet dort, haben schon ein Hotelzimmer bestellt. Und 3 oder 4 Tage vorher sagt der Heilige Geist zu mir, geh nicht nach München, sondern geh nach Innsbruck. Ich habe es meiner Frau gesagt, so, wenn der Heilige Geist gesagt hat, geh mal nach Innsbruck. Dort das Hotel abgemeldet. In Innsbruck war eine große Konferenz von den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums, eine Landeskonferenz in der Stadthalle in Innsbruck. Und dann bin ich dorthin gegangen. Wir haben kein Hotel mehr bekommen, wir haben so ganz kleine Zelt gehabt vom Campingplatz, so kleine Hundshütte, so 2, da haben wir drin geschlafen. Wenn der Herr spricht, muss man gehen. Und dann gehen wir in diese Konferenz rein, wir melden uns an. Und das weiß ich noch, kommt der, wie die Anmeldung macht, sagt, oh, Sie sind Franzose, sage ich, ja. Und dann sagt er, wir haben einen Sprecher aus Frankreich und die Übersetzerin ist ausgefallen, könnte sie heute Morgen übersetzen. Gut, Herr, wenn du mich hingeschickt hast zum Übersetzen, dann übersetze ich. Das habe ich das erste Mal, da waren mehr als 1000 Leute in dieser Ding und habe dann übersetzt auf Französisch. Und am Ende von der Predigt, kommt so am Ende von der Predigt, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, es ist ein Mann hier, der ist gelähmt, kann fast nicht mehr laufen, ist kurz vor dem Sterben, aber Gott möchte ein großes Wunder tun und möchte ihn heilen. Ich bin Übersetzer, frischgläubig. Und das sage ich im Sprecher. Und selbst habe ich mit dem Heiligen Geist gehadert und sage, Heiliger Geist, ich bin Übersetzer. Und dann sage ich, schau mal, da ist ein Vorstandstisch. Da sitzen jetzt bestimmt 10 Vorstände, alle Regionen, sagst du ihnen. Warum mich? Weißt du, was der Heilige Geist gesagt hat? Wenn ich dessen Ohren nicht bekomme, nämlich deine. Okay. Dann habe ich den Sprecher gefragt, kann ich das sagen? Guckt er mich schon so an. Dann sage es. Ich sage es, ich stehe so in dieser Halle drin, oben war eine große Uhr und es war Punkt 12. Punkt 12. Und ich spreche es aus. In dem Moment geht eine Tür, ich gerade vorher eine Tür aufgegangen und sie tragen einen Mann rein, konnte nicht mehr laufen, ist zweit und er hört die Worte und bis heute, nach über 20 Jahren, höre ich den Schrei von diesem Mann, schreit, ich bin's, ich bin's. Sie bringen den Mann nach vorne, der Raum war so wie, sie bringen diesen Mann nach vorne und dann erzählt er, ich bin gekommen von Belgien, auf die Konferenz, weil ich geheilt möchte werden. Das ist meine letzte, sonst geht es nicht mehr. Und ich war so krank, ich konnte nicht mehr auf die Konferenz gehen. Ich konnte nicht mehr im Hotel, ich habe keine Kraft mehr gehabt. Und ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Jesus kommt im Traum und sagt, morgen früh am Punkt 12 gehe ich in die Konferenz rein, ich werde dich heilen. Das ist für mich der Heilige Geist, der geführt hat. Abmelde München nach Innsbruck, Übersetzer ist geplant gewesen vom Heiligen Geist, dass ich diese Arbeit machen kann. Das ist der Heilige Geist. Und mich begeistert, wie er manchmal, wenn wir gehorsam sind, wie er uns gebrauchen kann. Nicht meine Fähigkeit, sondern gehorsam. Ich will euch einfach so Sachen erzählen, wie wir im Leben angefangen haben. Wir haben angefangen, wir haben sich am Anfang ganz viele Leute bekehrt. Und es waren öfters Leute, die sich bekehren, weißt du, es waren nicht unbedingt die anständigsten Leute. Ich weiß noch mal, Sonntagmorgen habe ich gepredigt und wir hatten 4 Ex-Prostituierte im Raum drin. 4 Stück. Und Leute vom Drogen, von allen möglichen Mischungen war da. Und da war einer dabei, der heißt Alfred, der war so, hatte vom Bau gearbeitet, war vor Totengräber, es war so, ja. nicht der Modellchrist für Gemeinde, verstehst du? Ganz frischgläubig. Kommt dann nach vorne und sagt, Piero, ich möchte, dass du Hauskreis machst bei der Mary. Aber war frischgläubig. Und ich sage, wer ist denn die Mary? Die Mary. Ja, das ist meine Kneipe. In Ladenburg. Und das war in Ladenburg so Kneipe am Wasser entlang, wie nicht ein feines Restaurant war, richtige Kneipe. Ich habe mit der Mary geredet, du kannst Hauskreis bei ihr machen. Und ich sagte so, lieber Alfred, ja gut, Alfred, ich bete mal drüber, so ganz fein, man kann so schnell rausgehen, ich bete mal drüber. Und tatsächlich habe ich gebetet, gell, Herr, da, krumme Idee. Und ich sagte, nein, geh hin. Dann ging mir Hauskreismacher zu der Mary. Das war so Kneipe, so ungefähr 100 Quadratmeter. Und die haben einen kleinen Nebenraum gehabt, für so, was sind 12, 13 Leute. Und da konnte man so mit einer Schiebetür zumachen. Und das war eine Schiebetür, die war so dick. Wir machen Hauskreis drüben, Lobpreis. Und auf der anderen Seite war gerade Europa-Fußball-Viertelspiel. Im Raum 40 Männer mit Bier und die haben gegrölt, weißt du. Und wir gehen rüber Hauskreis machen. So, Herr, die Umstände sind ganz toll, weißt du. Dann haben wir jemanden dabei gehabt mit dem Akkordeon, Peter, gesagt, hör zu, fang an. Dann fingen wir an, Lobpreis machen, zwei Lieder. Und plötzlich stürmt die Mary rein. Was macht ihr? Ich weine noch. Zeit, dass ich die Musik höre. Ich weine. Okay, hab gewusst, Heilige Geist, bist rübergegangen. Da haben wir die Mary gebetet. Mary wurde sofort geheilt. Die hat Schmerz überall gehabt, wurde sofort geheilt. Die Mary geht raus, holt ihre Tochter. Die war so 35 Jahre alt. Meine Tochter ist krank, bringt die Tochter rein. Die weiß gar nicht, um was es geht. Leg ihr die Hände auf. Und sie sagt, ja, es ist weg. Mein Kreuz, alles ist weg. Und dann sind sie rausgegangen, haben den Mann geholt. Das war ein alter Legionär. Gott heilt ihn. Und dann geht die Mary raus ins Restaurant, da wo sie den Fußball geschaut hat, und schreit ganz laut, so immer schreit, 5 Schnitzel, 2 Bier. Dann schreit sie, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat meinen Mann geheilt, Jesus hat mich geheilt. Die bleiben alle stehen, drehen sich rum. Mary, was ist los? Wir sind alle geheilt worden. Kommt rein. Und plötzlich kamen diese ganzen Männer, trotz Fußball, mit ihrem Bier rein. Was ist los? Ich hatte keine Ahnung. Null Ahnung. Ich habe nur meiner Frau gesagt, nur jemand, wir legen die Hände auf. Und die Männer standen in deinem Raum, wir haben die Hände aufgelegt und bumm, bumm, bumm, bumm, aufgelegen. Also gedacht, wenn jetzt die Polizei kommt und da legen die alles auf den Boden. Und die Mary sagt, Pastor Piero, nächsten Montag kommst du wieder, dann hast du das ganze Restaurant. Und da kamen wir wieder, nächsten Montag. Was die Mary gemacht hat, weil in Ladenburg kannte sie ganz viele Leute, die hat die ganze Woche ganz Ladenburg angerufen. Jesus hat mich geheilt, mein Mann geheilt, meine Tochter geheilt. Montagabend dürfte kommen, es ist kostenlos. Ich kam am 5 vor 8 komme ich hin. Ich kam fast nicht mehr ins Restaurant rein. Es waren über 160 Leute, sind alle gestanden. So. Ich musste so eine Ecke gehen, habe so eine Bierkiste gehabt, bin hinter drauf gestanden. Weißt du, ich kann etwas sagen. Dieser Abend war ein Mann da, der hat mir schriftlich Zeugnis gegeben. Der hatte Tumor gehabt von 5 Kilo. Das hat sich aufgelöst. Krebskrank ist geheilt worden. Weißt du, mein Verstand hat gesagt, gehst niemals ein Heilungsgottesdienst nach so Kneipe machen. Das geht nicht. Die Umstände sind alle dagegen. Aber der Heilige Geist hat gesagt, geh. Geh. Und weißt du was, das war vor 25, 30 Jahren, ich weiß nicht. Und seit diesem Tag habe ich in vielen Ländern der Welt Heilungsgottesdienste gemacht. Es hat angefangen in einer Kneipe. Keine Ahnung, aber der Heilige Geist. Und so habe ich vieles daran angefangen. Vor 20 Jahren sagt der Heilige Geist zu mir, ich möchte, dass du prophetisch schulst anfängst in Heidelberg. Prophetenschule. Es gab keine Prophetenschule in Deutschland. Dann habe ich Prospekte gemacht und habe Propheten eingeladen von Amerika, so ganz bekannte Leute. Und dann gleich haben einige Pastoren bei den Größten von Deutschland haben mir geschrieben, das kann man nicht machen. Das geht nach hinten los, Prophetenschule. Aber der Heilige Geist hat es gesagt. Dann habe ich angefangen. Und zwar möchte ich sagen, Erfolg. Wir haben eine ganze Woche gemacht, Prophetenschule. Es waren immer ausgebucht. Und dann plötzlich in Deutschland, die wir kritisiert haben, fingen an, überall Prophetenschule zu machen. Verstehst du? Wenn du mit dem Heiligen Geist arbeitest, wird er dich benutzen, in neue Gebiete reinzugehen. Der Heilige Geist wird nicht immer so wie alle anderen. Vergiss wie alle anderen. Gott ist kein Fotokopierer. Und du bist keine Fotokopie. Du bist ein Original. Und ich glaube, es ist so gut zu wissen, du bist ein Original und Gott hat einen Plan für dein Leben und du kommst nur in den vollkommenen Plan hinein, wenn der Heilige Geist dein Leben führt. Es gibt viele Mitläufer, treue Mitläufer in der Kirche drin, in der Gemeinde drin. Und die sind treu und das ist gut und sie leben christlich, haben Leben Jesus übergeben, sie kommen in den Himmel hinein, ist toll. Aber sie haben nie den Plan Gottes, den perfekten Plan Gottes von ihrem Leben entdeckt. Nie. Weil sie nicht vertraut haben und nicht gewusst haben, dass der Heilige Geist dich führen möchte. Und das ist für mich so die schöne Sache, der Heilige Geist. Vielleicht auch einige Sachen, wenn du geistlicher Leiter bist, passieren auch Sachen falsch. Die Leute verwechseln den Heiligen Geist mit ihrer persönlichen Meinung, Theologie, Lehre. Und da muss ein Leiter in viel Weisheit, in Sanftheit auch die Leute korrigieren können. Gib dir mal zum Beispiel. Wir hatten in unserer Gemeinde eine kleine Frau, Italienerin, die hat sich frisch gläubig, Rosita, die war so 1,50 groß, so 30 Jahre ungefähr, bekehrt sich und weiß, wie die Italiener sind, die sofort so, will sie die ganze Welt evangelisieren und haben gebrannt. Und dann kam sie am Abend in den Gottesdienst, nach einer Prophetenschule, die war vielleicht 2-3 Monate gläubig, kommt rein und ich sehe sie reinkommen, die hat so eine Beule auf der Stirn. Ich habe sie fast nicht erkannt. Kommt da rein. Ich sage, Rosita, was hast du gemacht? Sagt sie, ja, ich habe einen Unfall gehabt. Aber ich weiß, warum Gott hat mir's gezeigt. Gott hat mich gestraft. Okay. Dank Gottesdienst reden wir miteinander. Erzähl mal, ja, ich habe einen Unfall gebaut, Autos, Totalschade und andere Sachen. Und ich habe mich röntgen lassen, habe ich Hirnerschütterung und ist so eine Beule. Aber Gott hat mir gezeigt, wo der Fehler war. Sag ich, aber wo der Fehler? Ja, ich habe am Frühstück vergessen zu beten. Du, ich hätte ganz viele Beule schon. Die war überzeugt, dass, weil sie am Frühstück nicht gebetet hat, und hat gesagt, erzähl mal, wie das Unfall passiert ist. Sag ja, ich bin gefahren für die Arbeit, ich habe Freude gehabt, ich habe Lobpreis voll im Auto gemacht, bin gefahren, habe die Augen zugemacht, ich war so schön. Und da war eine Laterne. Wir werden alle Fehler machen. Der Heilige Geist führt uns. Und trotzdem müssen wir lernen. Ich kenne keinen Prophet auf der Welt, keinen, wenn ich selbst sagen würde, ich habe auch Fehler gemacht. Darf ich mal einer von meinen Fehlern erzählen? Aber nicht weiter sagen. Ich war eingeladen in Speyer. Da haben sie eine neue Gemeinde gegründet, auf der Einweihungsgottesdienst. War ein richtig schönes Fest, war voll und Freude. Und ich hatte die Predigt gemacht und ich hatte ein Wort der Erkenntnis, und das hat geheißen, du hast schon einen Herzinfarkt gehabt, aber seit Woche hast du wieder ganz starke Druck und hast Schmerzen, du hast Ängste und du weißt, es kommt der zweite Herzinfarkt und Gott sagt, ich möchte dich heute befreien. So. Aber ich sage das und dann stehe ich vor und sage, Herr, ein bisschen präziser noch. Und dann höre ich eine Frau. Da habe ich das gesagt, eine Frau. Mit dem Herzinfarkt kommt nach vorne und es kam niemand. Am Ende vom Gottesdienst kam der Pastor zu mir, war ein ganz netter Mann Gottes. Und sag mal, Piero, bist du verletzt, wenn ich ein bisschen Korrektur gebe? Dann sage ich, nein. Weißt du, wie du das gesagt hast mit dem Herz? Ist jemand da? Da kam ein Mann in die Gemeinde, ich kenne ihn. Der hat hundertprozentig gestimmt. Und er läuft langsam nach vorne. Und dann sagst du, es ist eine Frau. Und dann geht er zurück an seinen Platz und kam nicht mehr. Warum habe ich nachgefragt? Ich wollte weitergehen, wie der Heilige Geist mir erlaubt. Versteht ihr? Ich gebe dir ein Beispiel. Der Heilige Geist sagt dir, Bruder, ich möchte dich gebrauchen ganz stark im Heilungsdienst. Und du hörst das und manchmal dann sofort der Gedanken, so dieses Jahr oder jetzt. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte dich gebrauchen in eine Zeit, vielleicht früher musst du das und das machen. Und dann setzen wir manchmal ein Wort dazu und es ist falsch. Wegen dem müssen wir auch bereit sein, Korrektur zu akzeptieren. Ich sage euch, der Heilige Geist, sich leiten lassen von ihm, ist etwas wie vom Wasser laufen ist. Als ich angefangen habe, wie Gott mich gerufen hat zum Predigen, konnte ich gar nicht predigen. Keine Ahnung, was Predigt ist. Und dann habe ich angefangen im Hauskreis. Und dann mein erstes Thema, weiß ich noch, Gott heilt. Gott befreit. Und Gott, wenn du das Wort bestätigst, dann mache ich weiter. Ich habe gepredigt, Gott heilt und sofort die Leute geheilt. Ich habe gepredigt, Gott befreit und Dämonen sind sofort ausgefahren. Und denke, okay, das muss schon du sein. Ich mache weiter. Und da weiß ich noch, habe ich mal die Predigt so aufgeschrieben, habe so Schublad gehabt mit meinen Predigten drin, wie gut gegangen sind. Und ich weiß, einen Tag habe ich gezählt, ich habe 12 Predigten gehabt. Oh. Fühlt man sich schon sicherer, weißt du, man gar nichts hat. Verstehst du? Und da sitze ich dann im Büro und habe diese 12 Predigten und der Herr spricht zu mir. Piero, vertraust du dem Heiligen Geist oder deine Predigten? Oh, ich wusste sofort, was er möchte. Ich habe die 12 Predigten genommen und habe sie zerrissen. Ich habe sie weggeschmissen. Heiliger Geist, ich verspreche dir. Ich will dir vertrauen. Und da passieren die seltsamsten Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war in Österreich, habe eine ganze Woche Konferenz gehabt. Und es war eine Scheune drin, in Pertisau, und eine Freude und eine Begeisterung da. Und ich habe das Zimmer gerade im Hotel gerade neben dran gehabt und ich höre sie schon singen draußen, lobe Gott, oh, haben die gesungen, das ganze Dorf hat man es gehört. Und dann war es so 10 vor 10 und ich sage, Herr, ich muss predigen, da ist mir noch kein Wort gegeben, gib mir ein Wort. Ich bekomme kein Wort, ich bekomme nur ein Bild, ein Handschuh. Sagt, Herr, in der Bibel gibt es keine Handschuhe. Herr, ich kenne die Bibel für den. Handschuhe gibt es nicht. In Israel hat man keinen Handschuh gebraucht. So, Satanas Retro weg. Aber ich sehe nur diesen Handschuh. Und der Herr sagt, ja, ich konnte nicht über Handschuh predigen, doch. Ich komme in den Raum rein, es war so schön mit einer Bühne, ein bisschen höher wie da. Und ich gehe auf die Bühne vor, war eine Scheune drin. Und was liegt da? So alter Bauhandschuh in roter. Ich gucke ihn an, was macht der hier? Und der Herr sagt, heb ihn auf. Im Moment, wie du ihn aufhörst, fangst du an zu predigen. Verspreche ich etwas? Ich habe eine 50 Minuten gepredigt über diese Handschuhe. Und ich kann das sagen, wir haben das erste Mal mehr, es waren noch Kassette verkauft, wie im Raum sind. Hat sich in ganz Österreich verkauft. Und du denkst jetzt, was kann man über einen Handschuh predigen? Ich kann das in Kurzform sagen, weil man nie das einkommen und der Herr sagt, weißt du, dieser Handschuh, dieser verlöscherte Arbeitshandschuh, dieser alte mit Ölflecke, das bist du. Ist nichts. Aber wenn ich meine Hand in den Handschuh mache. Und ich predige darüber, dass wir im Grunde ein alter Handschuh sind. Nicht Feinleder und Boss und alles Mögliche, nein, ein alter Handschuh. Aber wenn Gott seine Hand hineinmacht. Und ich habe verstanden, es ist mein Leben. Und ich weiß, wenn dann ich nach Hause gehe und dieser Handschuh kommt wieder in die Schublade hinein und warte wieder, bis Gott seine Hand reinmacht, dann müssen wir halt warten. Aber wenn Gott seine Hand reinmacht, dann weiß ich, dass dieser Handschuh niemand stören wird. Sondern die Leute spüren, dass Gott seine Hand drin ist. Der Heilige Geist benutzt öfters so alte Handschuhe. Wie man niemand ja, bewundern würde, oh, ist das schöne Handschuhe. Nein, dann macht man eine Schublade rein und man arbeitet, dann holt man ihn raus. Vielleicht gibt es heute jemand oder da oben, denkst, okay, das ist mein Leben. Niemand weiß es, aber so fühle ich mich. So alter Handschuh. Ich sage dir etwas, wenn Gott seine Hand dich hineinmacht, wie bei mir in diese Kneipe drin, wenn Gott seine Handschuhe reinmacht, dann fließt die Kraft Gottes. Du musst nicht perfekt sein. Wir sind perfekt durch das Blut Jesus Christus. Du musst das reinmachen. Der Heilige Geist, möchte ich sagen, hat mich so geführt in die Predigt hinein. Ich war in einem anderen Ausland und Konferenz und erzähle ich, vielleicht denkt er, ich bin verrückt, aber es ist okay. Es stört mich ja gar nicht. Und ich gehe predigen, ich habe kein Wort empfangen. Und kurz vorher sagt der Herr sagt, du gehst in den Raum rein und vor der Tür begrüßt du Jesus und dann bekommst du das Wort. Ich gehe vom Hotel, laufe in den Gottesdienstraum rein und habe mich ein paar Leute angesprochen und ich habe es vergessen. Und dann stand ich da vorne und bete an und sage, Herr, das Wort, sag ja, du hast Jesus nicht begrüßt draußen vor der Tür. Bin dann wieder rausgelaufen, vor die Tür vom Raum gegangen und gesagt, Jesus, tut mir leid, ich hatte dich vergessen. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Und er sagt dann, du wirst jetzt über Forelle und Karpfen predigen. Ist toll, gell? So. Wo steht Forelle in der Bibel drin? Verstehst du? Sofort Konkordanz. Herr, das kann ich mir nicht antun. Ich gehe vor und ich predige eine Stunde über Forelle und Karpfen. Weißt du, und das ist vielleicht für mich das größte Wunder. In Österreich haben sich 10 oder, glaube ich, 20 Mal mehr CD verkauft von dieser Predigt, als Leute im Raum waren. In ganz Österreich haben Leute diese, hat sich rumgesprochen. Vielleicht, ich erzähle das in 30 Sekunden. Hier hat man gesagt, es gibt Forelle-Christen und Karpfen-Christen. Forelle-Christen sind die, die gegen den Strom gehen. Die haben Leben. Die gehen zurück, da wo sie Leben bekommen haben. Karpfen, die bleiben gerne im Teich. Gemeinde, Tradition, verstehst du, da drin. Wären dick. Schmecken nicht gut. Und der Herr hat Leute gerufen, willst du ein Forelle-Christ sein? Willst du von deinem Teich rausgehen? Es stinkt manchmal. Und willst du der Forelle-Christe gehen? Die gehen, egal was die anderen sagen. Gibt es Forelle-Christe hier? Ah, gut. Die Karpfen, lass die Hand unten. Das war der Anfang, das ist die Ermutigung für den Heiligen Geist und jetzt wird es ernst. Wer möchte gern gesegnet werden? Es ist kein Weihwasser. Wisst ihr, warum ich das mache? Ich wollte gerade etwas erzählen. Ich war in Paris. Habe in Paris in einer Gemeinde gepredigt. Und plötzlich wird der Predigt, sagt der Heilige Geist zu mir, nimm das Wasser und sprüh's. Hat es noch nie gemacht. Und ich dachte, wenn ich das so mache jetzt, boah, jetzt fällt die Salbung, boah. Die haben mich alle komisch angeschaut. Und ich dachte, Heilige Geist, das war jetzt nicht dein Impuls wahrscheinlich, das war ich wahrscheinlich. Der Heilige Geist, manchmal, wenn ich mit ihm rede, hat einfach schmunzelt. So. Am Ende von der Predigt, also ein Aufruf, kommt der Mann nach vorne, Anzug, Krawatte, kommt nach vorne, sagt Danke, Danke, fällt mir in den Arm und er weint und er weint und er weint und erzählt, ich bin Pastor, ich bin ins Prophetische gegangen, eine Gemeinde in Frankreich, und vor 14 Tagen habe ich den Eindruck gehabt, am Gottesdienst, ich soll das Wasser nehmen und so versprühen. Und ich habe es gemacht. Und die Gemeindeälteste und die Mitglieder haben mich rausgeschmissen. Und ich war die ganze Woche in Depression, in Zweifel. Was habe ich gemacht? Jetzt komme ich hierher und sehe dich das. Ich sage, der Heilige Geist, du hast wieder einen Trottel gebraucht wahrscheinlich. Aber weißt du, Gott hat so Mitleid mit dem Mann gehabt. Verstehst du, dass er den Handschuh gebraucht hat? Viele haben mich auch mit dem Gemeinde komisch angeschaut. Ich habe mich selbst komisch angeschaut. Aber ich weiß, wenn man Heilige Geist gehorsam ist, es hat immer einen Sinn hinter dran. Wie kommt man in seine Berufung? Lern zuerst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Lern ihm zu vertrauen in allem. Lern ihm Vertrauen im Autofahren. Ich habe früher sehr viele Chapter gesprochen, ganz Deutschland rum. Und ein bisschen ja, Autobahn Deutschland und Stau und das und jenes. Und ich habe immer gefragt, Heiliger Geist, wann muss ich wegfahren, dass ich dorthin komme? Und ich kann dafür sprechen. Jedes Mal um die Minute. Internet oder so hat er gesagt, nee, Sie brauchen 5 Stunden. Und der Heilige Geist hat 4 Stunden 14 lang. Ich bin gefahren und ich kam dort pünktlich an. Habe ich gemerkt, wow, sogar du kannst das, verstehst du? Und ich habe so Wunder erlebt, wo mein Verstand, wenn du deinem Heiligen Geist vertraust, machst du mit ihm kleine Schritte und die werden immer größer und du wirst immer mehr in das Übernatürliche reingehen. Ich erzähle euch noch ein Problem von meinem Verstand. Ich musste ein neues Auto kaufen, ein anderes Auto kaufen. Es war älter und der Heilige Geist sagt, kauf nicht ein bisschen größer, du wirst noch viel fahren. Und da habe ich mal so etwas, was die Limit und das Ding war. Und dann war ich zu meinem Bruder in die Gemeinde gegangen, der ist so Steuerberater, der hat die ganzen Papiere in der Gemeinde gemacht. Und sie war gerade am Umziehen, der Mann war weg und die Frau war gerade unten in die Küche am Packen. Teller einpacken, Gläser mit Zeitung, Papieren, Karton rein. So. Da komme ich hin und sage, ach ja, die Papiere, die sind bei meinem Büro. Ich suche mal, bleib du sitzen. Ich bleib unten in der Küche sitzen und denke ich, ja, die Zeit brauche ich nicht verlieren, das kann ich auch noch. Ich bin auch schon viel umgezogen. Da bin ich hingegangen, habe die Zeitung genommen, habe ein paar Gläser eingepackt, ein paar Teller eingepackt. Und während ich einen Teller einpacke mit einer alten Zeitung, plötzlich kommt so, sehe ich einen Anruf vom Auto, ganz kleiner Anruf vom Auto. Und der Heilige Geist sagt, das da. Schon seltsam. Und dann hat mein Verstand angefangen. Dann habe ich das Datum von der Zeitung genommen. Und die Zeitung war 2 Monate alt. Glaubst du, das ist ein gutes Angebot, 2 Monate? Das sagt Heilige Geist, tut mir leid, ich habe wahrscheinlich schlecht gehört. Das ist eine alte Zeitung, 2 Monate, das ist keine Chance. Und trotzdem habe ich es so abgerissen, habe es mitgenommen. Heilige Geist, ich möchte dir zeigen, so sinngemäß, dass es, ich rufe an und der Mann sagt, Sie haben Glück. Es hat jemand das Auto gekauft, unterschrieben, auf die Bank gegangen, hätte Kredit nicht bekommen und das Auto ist wieder da. Sie können es haben. Das Problem, das Auto hat 16.900 gekostet. Ich sage, Heilige Geist, ich habe nur 11.000. Und sagt, nein, du hast 16.900. Da sage ich, Heiliger Geist, ich bin ein Geschäftsmann, zähle kann ich. Es geht einem auf die Nerven, immer einer besser weiß. Ein bisschen etwas kann ich noch, was du so zählen. Und dreimal, nein, doch. Da bin ich hingegangen. Und hab das Geld rausgeholt, mit Schublattkarten, Kuvert, das Geld drin, mach's raus, waren 16.000 drin. Applaus Das ist der Heilige Geist. Verstehst du? Er kann, Sarah, wie es nicht gibt, kann das machen, multiplizieren. Wir haben angefangen, in diese Dimension zu gehen. Aber das geschieht, wenn du vertraust dem Heiligen Geist. Kleinigkeiten, immer mehr. Der Heilige Geist hat manchmal viel Humor. Ich habe so Gebetsstätte, wie Gott macht, dass es so meinen Dienst gegeben hat, so geistliche Verantwortung. Und dann bin ich in der Stadt Schwetzingen, gibt es so ein Schloss. Und Gott hat mal gesagt, da drin werde ich eine Bibelschule machen. Das wird das Haus wird mir gehören. Und bin da dann zum Beten. Bin ich am Abend, es war so 7 Uhr oder 8 Uhr, sieben, halb acht, laufe am Platz herum. Und dann sagt der Heilige Geist, geh ins Schloss rein. Und vorne sind zwei große Tore. Und ich sage, der Heilige Geist, am 6 Uhr wird zugeschlossen. Und das Tor ist 4 Meter hoch. Ne, geh rein. Geh rein. Es ist zu. Geh rein. Es ist zu. Heilige Geist, ich zeige dir es. Bin ich hingegangen, die Tore tatsächlich zugeschlossen. Zu. Hast du gesehen, Heilige Geist? Ich kenne einen Willen zu warten. Ich habe es nicht verstanden, warum, aber es ist so. 2 Tage später habe ich einen Traum. Ich bin irgendwo in Räumlichkeiten, sind so große. Ich weiß, ich laufe da rum, ich bin nicht eingeladen, aber ich laufe trotzdem diese große Flure rum. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich laufe da drin rum und einen Saal neben dem anderen. Und dann laufe ich am Saal vorbei und ich höre Lobpreis. Ich höre Anbetung. Ich weiß nicht, die haben das Lied gesungen, komm, Heilige Geist. Und die Gegenwart Gottes war so stark und ich stand im Traum, im Fluch draußen und weinte, weil ich so die Gegenwart Gottes gespürt habe. Und da war ich so neugierig und ich weiß, ich darf nicht reingehen, aber ich habe die Tür klein aufgemacht und bin reingegangen. Und die haben da angebetet, aber es war keine Kirche, es war wie ein Amphitheater von Universität. Und dann habe ich mich in die letzte Banktische jemand gesetzt und die haben gesungen, komm, Heiliger Geist. Und wow, ich konnte fast nicht sehen, weil ich geweint habe. Und dann eine Weile habe ich gefragt, ist das eine Gemeinde? Sagt er, nein, das ist unsere Bibelschule, unsere christliche Universität. Und dann war ich auf und der ganze Raum, wo ich, mein Schlafzimmer voll mit der Gegenwart Gottes. Und wenn ich dann aufwache und die Gegenwart Gottes war so stark da, dann sitze ich mich einfach hin und sage, hey, was ist los? Und der Herr hat gesagt, ich habe jetzt deinen Geist in die Zukunft von diesem Ort reingemacht. Und du warst doch drin. Und ich fing dann an, mehr und mehr im Geist zu reisen und so Sachen zu machen. Ich war vom Jahr 2, ich habe mich so gefreut, weil von Wiesbaden Andreas Herrmann geht öfters jetzt nach Pakistan. Wie Gott gesagt hat, ich will eine Reise machen und ich gehe von mir raus. Und ich sehe mich über Länder fliegen und plötzlich komme ich in ein Land runter und das, von oben sieht es schön grün aus. Und ich sage, Herr, wo bin ich? Und dann sagt er, Pakistan. Pakistan war für mich ganz anders, aber ich war so im Tal, wie so die Berge sind, es war schön, grünes Tal. Und ich komme runter und stehe da in diesem Tal und nicht weit von mir waren so 15, 20 Männer im Kreis gestanden, so bärtige. Und ich dachte, wenn die jetzt mich sehen, dann bin ich in Gefahr. Ich kann kein Wort Pakistanisch, auch fast kein Englisch. Was sage ich denen da? Und der Herr sagt, geh hin. Und im Traum gehe ich hin und ich rede mit denen. Ich rede mit denen, ich predige mit denen und ich merke, sie hören mir total zu und sind berührt. Und plötzlich wache ich auf, bin wieder in meinem Schlafzimmer und die Gegenwart Gottes war so stark da. Und der Herr sagt, das ist kein Traum. Ich habe deinen Geist heute Nacht genommen. Bin dort gewesen. Und die glauben, sie haben einen Engel begegnet. Du hast mit denen geredet. Da war ich wieder da. Gott hat gesagt, das Land werde ich holen. Wenn ich dann sehe, wie jetzt Andreas Herrmann große Veranstaltung gemacht mit 20, 30.000 Leuten dort, habe ich gelernt, dass Gott deinen Geist nehmen kann in die Zukunft und in die Vergangenheit rein und kann das jetzt machen. Und ich habe mehr und mehr angefangen, ja, Reisen im Geist zu machen und Entdeckung zu machen. Ich erzähle euch vielleicht ein Letzte, die ist vorgestern passiert. Ich bin aufgewacht, nach Donnerstag. Und der Heilige Geist, das erste, was er mir sagt, ist, steh auf, Gott hat wichtig diese gute Sache für dich. Dann steht man gern auf. noch schnell einen Kaffee gemacht, in den Gebetsraum gegangen, ich sitze mich hin und er sagt er sofort, ich werde deinen Geist benutzen. Und ich ging weg und ich wusste, ich war wieder in diesem Schloss drin. Und ich sah die ganze Türe, wie da sind, und er zeigte mir, dass es so 6, 7, 8 Türe gibt, die kann man nicht aufmachen, weil Dämonen da drin sind. Und da sind Rituale gemacht worden, dass nie etwas Christliches rein kann gehen. Diese Schlösser wie 200, 300 Jahre, ich kann das sagen, die haben auch schon okkulte total Sache gewusst. Und ich stand da und der Heilige Geist sagt, ich habe dich im Geist hergebracht, dass du es machst. Da sage ich, was soll ich machen? Ja, die sollen die Türen, die verschlossen sind, aufmachen. Und da sah ich, wie 2 Engel um mich rumgestanden sind. Und der Herr hat gesagt, lauf nur vorbei und die Türe werden aufgehen und die Dämonen werden weggehen. Wenn du am richtigen Ort bist, wo Gott dich ruft und die Engel sind mit dir, gehen die Sachen ganz alleine auf. Darf ich euch ein bisschen vom Okkulte erzählen auch? Ist okay? Wenn ihr ängstlich seid, schnell rausgehen. Vor einer Zeit sagt der Herr morgens, der Heilige Geist sagt zu mir morgens, jetzt gehst du in die IKEA frühstücke. Ich mache keine Werbung, gell? Die haben tolle Frühstücksräume mit angenehmen Preisen, wo man Lachs und so Sachen essen kann. Und es gibt schwierige Aufgaben. Ich sage, ja, Herr, das gehe ich. Ich gehe in die IKEA, stelle mir mein Plateau, meinen Kaffee und sitze mich hin, so in der Ecke vom Fenster und frühstücke. So, Herr, ist das schön mit der Gemeinschaft haben. Und so. Ich habe total vergessen, so ungemerkt, dass er wahrscheinlich einen Auftrag hat, verstehe ich? Und der Herr sagt plötzlich, ich möchte, dass du Engel rufst. Herr, hier, ja, was soll ich machen? Ich ruf sie. Und ich war, und weißt du, wenn im IKEA in diesem Frühstücksraum morgens, wenn da 100 Leute frühstücken und vielleicht 80% sind Frauen und noch Kinder, es ist... Ruf Engel. Und ich saß da am Tisch und sag, okay, Engel Gottes kommt. Engel Gottes kommt in diesen Raum. Und ich dachte, Herr, ist das alles? Sagt er, ja, schau mal. Und die Tische neben mir, plötzlich waren eine Frau ganz allein gesessen, die fing an zu weinen. Und da sah ich am anderen Tisch, wie Leute ganz ruhig geworden sind. Und der Herr sagt, schau mal, sie sind am Beten. Wenn die Gegenwart von Engeln kommen, tut sich die Atmosphäre verändern. Die Gedanken tun sich verändern. Viele Sachen. Und es war eine ganz große Ruhe plötzlich im Raum drin. Ich habe kein Wort gesagt. Sag ich, Herr, ist es okay, kann ich gehen? Sagt er, ja. Ich muss man leider durch die ganze Möbelding durchlaufen. Ne? Und ich laufe durch und dann laufe ich durch einen Raum. Es gibt so verschiedene Abteilungen, der war so groß, vielleicht wie die Hälfte der hinten. Haben sie Möbel drin gehabt und der Herr bleibt stehen. Was spürst du hier? Sag ich, wow, total dämonisch. Total dämonisch. Und ich guckte im Raum, der Herr sagt mal, in jeder Ecke vom Raum stand ein kleiner Dämon. Ich sage, Herr, was soll ich machen, soll ich hier? Und er sagt, schau sie an. Wenn Dämonen sehen, dass du sie siehst, hau die ab. Wisst ihr das? Die lieben die Dunkelheit, sich verstecken. Und wenn jemand das Licht hat und sieht sie, habe ich sie nur angeschaut, es war so, alle 4 rausgegangen. Pierre ruft einen Engel hier, okay, Herr, soll kommen. Dann bin ich heimgegangen. Ich sage, Herr, ich verstehe nicht ganz, warum stehen die diese Dämonen da? Dann sagt man, weißt du, es gibt so viele okkulte Leute, so wie du Autorität hast, Engel zu rufen, können die Dämonen rufen. Und die nehmen ganze Orte ein, rufe, Zeremonie, kleines, rufe ihre Dämonen an und die Leute spüren das. Vorgestern war ich in der Stadt zum Beten. Ich wollte schon zurück in dem Auto und der Heilige Geist sagt, geh bis an die Kirche da vorne. Das war, glaube ich, eine katholische Kirche. Das war sogar die Hauptkirche von dieser kleinen Stadt. Und ich gehe hin, bleib stehen vor der Kirche und sage, Herr. Und plötzlich sah ich es. Am Eingang, vor dem Eingang, standen ungefähr so 10, 12 Dämonen. Die standen so halb rund vor dem Eingang, so 10 Meter vom Eingang. Und ich sagte, Herr, was machen die da? Ja, ihre Aufgabe ist, die Leute, die von der Kirche kommen, zu verfluchen. Mit Depressionen, mit schlechten Gedanken, mit Anklage, verfluchen die. Okay, und Herr, was soll ich machen? Schick sie weg und ruf Engel. Und es sind tatsächlich bin gegangen und da kamen so ein paar Engel hin. Und der Herr sagt mir, weißt du, das ist mir wichtig. Auch die, die in Kirche gehen, die, die noch gläubig sind, wie beten, es ist mir wichtig, weil sie immer eine tolle Arbeit in ihrer Welt wie ungläubig ist. Und die Engel werden sie jetzt segnen. Vorher haben die keine Lust mehr gehabt. Weißt du, kannst du das vorstellen? Gehst raus und da vor der Tür stehen ein paar Dämonen und du dich so voll kotzen mit ihrem Dreck. Das ist die unsichtbare Welt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wenn du dem Heiligen Geist gehorsam bist, dann wird er anfangen, manchen Menschen einen Schlüssel zu geben. Schlüssel für unsichtbare Welt. In die Unterwelt gehen, erzähle ich mal ein anderes Mal und andere Sachen. Georg und seine Frau hier, die haben einen Schlüssel bekommen, um die Herrlichkeit Gottes aufzuschließen. Das ist ein wunderbarer Schlüssel. Und Menschen, Gott möchte Menschen in der Zeit neue Schlüssel geben für ganz neue Bereiche, die vielleicht hunderte oder tausend Jahre zugeschlossen waren. Zeit, dass ich angefangen habe, über so Sachen zu sprechen, von Engeln, von der unsichtbaren Welt, von Gebeten, Straße, habe ich gemerkt, wie ich immer gedacht habe, das kannst du den Leuten nicht erzählen, die sind nicht reif. Habe ich gemerkt, wie Gott, wer ich erzählt habe, Leute gerufen hat. Und ich bekomme zurzeit viele E-Mails von Leuten, die sagen, du, wir sind dieses Jahr nicht nach in Urlaub gefahren. Gott hat gesagt, geht nach Mailand, in der Stadt zu beten. Wir gehen in die Stadt, wir gehen dorthin, wie Gott uns hinschickt, vor diese Stadt zu beten. Vor ein paar Wochen war ich in Mannheim, hat mir Gott gesagt, du gehst nach Mannheim und an diesem Platz betest du. Und ich gehe hin um diesen Platz, ich bin kaum zwei Minuten auf diesem Platz, dann höre ich, Halleluja, Pirofei. Ich drehe mich rum. Da war ein Ehepaar, die wohnen irgendwo hinter Nürnberg. Die kommen ab und zu auf Konferenzen. Und die sagten, wir wollten heute Morgen alle beide im Urlaub ins Schwimmbad gehen. Und der Heilige Geist sagt, nein, geht nach Mannheim an dieser Platz beten. Von Nürnberg. Und mir hat er dasselbe gesagt, im selben Moment. Und wir haben uns dort getroffen und ich konnte prophezeien und beten für ihr Leben. Das war so eine Bestätigung, dass ich Gott gehört habe. Möchtest du ein Karpfenchrist sein? Zufrieden, du hast einen kleinen Dienst, du hast einen kleinen Hauskreis und es ist gemütlich, es gibt Kaffeekuchen und es ist schön. Oder möchtest du eine Forelle werden? Ich gehe gegen den Strom. Ist mir egal, was die anderen sagen. Ich gehe gegen diesen Strom. Ich gehe. Was möchte Gott heute Morgen machen? Weißt du, ich bin nicht gekommen zum Predigen, das ist nicht so mein Hauptding. Aber ich weiß, wenn ich predige oder wenn ich erzähle, was Gott mir gesagt hat, dann kommt ein Moment, wo der Heilige Geist etwas machen möchte. Wollt ihr es wissen? Ja. Punkt 1, was mir ganz wichtig ist. Der Heilige Geist ist er ist Gott. Er ist unser Führer von Wahrheit zu Wahrheit. Aber er hat auch eine ganz sensible Persönlichkeit. Wir haben ihn öfters abgelehnt. Wir haben ihn öfters manchmal, möchte ich sagen, er hat das Wort beleidigt, vielleicht, aber manchmal nur gekränkt oder ja, er hat sich zurückgezogen. Wenn er sagt, vergib diese Person oder gib das dort oder mach das oder geh zu jemandem. Ich sage, ja, aber jetzt heute Abend das Fußballprogramm oder das und jenes, es geht gerade nicht. Der Heilige Geist klagt dich nicht an. Du machst einen Schritt, ganz leichter Schritt zurück. Dann gibt er doch vielleicht später nochmal eine Chance. Und dann gehst du hin, machst du nochmal einen Schritt zurück. Und dann gibt es eine Zeit, wo du ein paar Schritte zurück gemacht hast, dann lebt dein Leben. Du bist vielleicht gerettet, bist Kind Gottes, aber lebt dein Leben, probiert christliche Karriere zu machen, alles Mögliche. Aber tut mir leid, ich werde dich nicht mehr gebrauchen können. Der Heilige Geist mag das, wenn du es erkennst und du gehst zu ihm und sagst, Heilige Geist, tut mir leid. Ich habe dir nicht vertraut. Ich habe dich verletzt. Tut mir leid. Ich möchte da ganz neu connecten mit dir. Ich möchte, dass du mein bester Freund auf Erde wirst. Ich möchte Gemeinschaft haben. Ich möchte im Gebet mit dir sein, stundenlang. Es ist mir wichtiger als jeder Dienst, Gemeinschaft mit dir. Und weißt du, das Gebet, wenn es vom Herzen kommt, das hört doch. Und er kommt wieder. Der Heilige Geist möchte heute Morgen viele Leute hier ganz neu andocken. Weißt du, es ist nicht wichtig, dass ich nach Hause gehe, ich habe so ganz tolle Predigt gehört. Was wichtig ist, kann der Heilige Geist heute Morgen hier etwas machen? Weißt du, wenn am Stromkabel gerissen ist, dann muss man ja zusammenflicken, dass der Strom durchgeht. Einige von euch ist der Kabel gerissen. Heute Morgen kann der Heilige Geist wieder die Connection machen. Habt ihr eine Sehnsucht, heute Morgen zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte da ganz neu connecten mit dir. Vergib mir, wo ich meinen Kopf durchgesetzt habe und den ich vertraut habe. Ich möchte wieder ganz frisch anfangen. Ich möchte, dass dieser Strom wieder fließt. Es tut mir leid, wo ich die Schnur gebraucht habe zum Segen. Aber ich wollte nicht gehorsam sein. Ich war rebellisch. Der Heilige Geist akzeptiert jede Entschuldigung, wenn es von deinem Herz kommt. Ich würde gerne ein Gebet machen heute Morgen. Du kannst es nachsprechen. Heiliger Geist, du bist geschickt worden von Jesus, um mich zu führen. Heiliger Geist, vergib mir, wo ich mich nicht mehr führen habe lassen, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin. Vergib mir. Ich möchte ganz neu connecten. Ganz neu. Jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du es jetzt machst. Dass du kommst jetzt und du machst die Connection wieder. Es kommt. Ganz neu. Du musst nach Hause gehen und so wissen, der Heilige Geist ist mein bester Freund auf Erde. Er führt mich in meine Berufung hinein. Danke, dass du es jetzt machst. Aber Leute zuschauen. Auf dem Video, dass sie es empfangen. Auf Internet, dass du sie zu Hause wieder connectst, wo sie es verloren gehabt haben. Heiliger Geist, ich weiß, sind so viele Leute in Deutschland, die haben den Kontakt verloren. Gib ihnen wieder das Leben. Halleluja. Amen. Halleluja. Lass uns mal Pierrot danken für diese wunderbare Mitteilung, Plädoyer für unseren besten Freund, den Heiligen Geist. Halleluja. Wie von euch haben Schlüssel empfangen, das Schlüssel genommen? Halleluja, danke Vater, du hast sie im Glauben genommen und jetzt gehst du im Glauben mit den Schlüsseln. Amen, das ist ganz wichtig. Also immer wenn du was empfängst, dann sei nicht passiv und sag, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Sondern nimm es im Glauben, geh im Glauben da hinein. Ja. Das, was Gott dir gibt, ist immer dafür da, dass du es im Glauben gebrauchst und dass du im Glauben damit gehst. Halleluja, so wunderbar, Amen. So viele kostbare Söhne und Töchter, die Schlüssel haben, um Räume aufzuschließen im Geist. Danke, Jesus, wow. Wow, wow, wow. Wow, ist wirklich eine starke Aktivität von Engeln hier im Raum. Starke Aktivität im Geist. Halleluja. Komm, streck doch einfach nochmal deine Hände so aus. Nimm einfach nochmal die Atmosphäre auf. Ja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir danken dir, Herr. Puh, atme einfach mal ganz tief ein nochmal. Diese Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow. Danke dir, Herr. Danke. So richtig reich gesättigt. Weißt du, ich glaube, dass Gott an diesem Wochenende wirklich so ein Gewicht seiner Herrlichkeit auf uns legt, weil er etwas losbrechen möchte in diesem Land, was dieses Land noch nicht gesehen hat. Und es kommt hervor aus seiner Herrlichkeit. Es kommt hervor aus dieser Dichte der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es kommt hervor aus dieser himmlischen Atmosphäre. Der Himmel ist offen hier. Deine Gegenwart ist hier. Halleluja. Und von dort her gehen wir aus in diese Welt, verändern wir diese Welt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte euch die Gelegenheit geben, möchte uns allen noch die Gelegenheit geben, hineinzusäen, auch in den Dienst, auch all der Sprecher, auch an diesem Wochenende. Wir machen ja grundsätzlich keine Gebühren zu unseren Konferenzen, aber wir wollen natürlich unsere Sprecher segnen bei diesen Konferenzen und wir wollen wirklich dir einfach die Gelegenheit geben, so wie der Heilige Geist dich führt, zu säen, ja, nicht gezwungen, nicht irgendwie ein fester Betrag, sondern so wie der Heilige Geist dich führt, ja. Weißt du, Finanzen ist übrigens auch ein Raum im Geist. Das sehe ich gerade so im Geist. Ich glaube, dass Gott noch ein Wort hat für einige. Und zwar Jesaja 45, Vers 2 bis 3. Wo Gott hat damals zum König Kyros gesprochen. Halleluja. Und er hat gesagt, ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen. Das heißt, das, was die Türen verschlossen gehalten hat, wird er zerbrechen. Eiserne Riegel werde ich zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Amen. Halleluja. Also wenn Gott Türen öffnet, kann niemand sie schließen. Und manche Türen sind tatsächlich für finanzielle Versorgung. Manche Türen sind für finanzielle Durchbrüche. Und du weißt nicht, wie Gott das macht. Und du weißt nicht, woher Gott das macht. Aber es ist ein geistlicher Raum, in dem du hineingehen kannst. Und dann ist er offen. Wie viele von euch sind heute Morgen hier? Und da ist es so, dass du gerade im finanziellen Bereich speziell, weil ich habe das einfach gerade so jetzt an der Stelle, im finanziellen Bereich ist es so, wie wenn es wie es hier heißt, wie verriegelt wäre, wie vernagelt wäre, die Türen wie verschlossen sind. Wen betrifft es im Geist? Okay, es sind einige. Halleluja. Und genauso wie ich gerade gesagt habe, das proklamiere ich jetzt über dir. Er zerbricht die Eisenriegel. Streck deine Hände aus. Vater, in dem Namen Jesus rufe ich jetzt aus, über all diesen kostbaren Söhnen und Töchtern, die in deren Leben der Feind wie eine Blockade gelegt hat und gesetzt hat, dass Türen scheinbar nicht aufgehen. Ja, einige sind hier und du hast im geschäftlichen Bereich, du hast verschiedene Dinge probiert, du hast hier versucht durchzugehen und da versucht durchzugehen, aber es war wie wenn jede Tür verschlossen wäre. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir zerbrechen die eisernen Riegel, wir stoßen die ehernen Türen auf und wir setzen eine Öffnung frei hinein in diese Räume himmlischer Vorräte, hinein in diese Räume himmlischer Versorgung, hinein in diese Räume himmlischer Finanzen, Herr, grenzenloser Finanzen, grenzenloser Möglichkeiten in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Sag ich, empfange es in Jesu Namen. Da ist was aufgegangen. Halleluja. Ich kann das sehen. Wow, ich glaube, dass wir von einigen Wundern hören werden, die Gott getan hat. Schreib uns einfach eine E-Mail, was du erlebt hast auch nach diesem Wochenende. Ich glaube, das bei einigen. Ich habe das gerade so stark gesehen. Der Pierrot hat den Boden bereitet für diese geistlichen Räume. Und da habe ich diesen Raum gesehen hier aus Jesaja 45, Vers 3. Verborgene Schätze und versteckte Vorräte. Halleluja. Amen. Schreib uns, was du erlebt hast in diesem Raum. Okay? Preist den Herrn. Aber jetzt, ich wollte ja eigentlich dir die Gelegenheit geben, zu geben. Also frag den Heiligen Geist, was darf ich jetzt säen? Einfach hinein in diesen Dienst, hinein in diese Herrlichkeitsbewegung, die wir erleben, in dieses Wirken Gottes an diesem Wochenende. Und du hast hier immer, wenn du live vor Ort bist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die ist unter deinem Stuhl. Kannst du ausfüllen, die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause, ist die Kontonummer drauf, die andere Hälfte tust du in den Eimer rein als Zeichen dafür, dass du gegeben hast, schreibst den Betrag auf beide Hälften und dann kannst du einfach das geben, was er dir gezeigt hat, weil vielleicht hast du den Betrag nicht dabei, den er dir zeigt, also kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, da werden die Infos eingeblendet für dich, du kannst überweisen, du kannst per PayPal geben, du kannst auch auf unsere Homepage gehen und dort über Kreditkarte geben. Frag einfach den Heiligen Geist und sei ihm gehorsam. Du hast es gehört, Gehorsam ist das Wichtigste. Manchmal sagt er verrückte Sachen. Manchmal habe ich den Eindruck, gerade bei der Sammlung sagt er manchmal manchen Leuten jedes Mal irgendwas Verrücktes. Dann hast du so in der Sammlung dann so Beträge 3,33 € oder 9,99 €. Ja? Okay, wenn es dir der Heilige Geist sagt, ja, aber es ist auch nicht immer verrückt um des Verrücktwillens, ja. Die Größe des Betrages, den er dir sagt. Also, was auch immer, sei einfach gehorsam. Tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Amen. Okay.